Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Ja, hallo. Die Folge ist die 379 und wie angekündigt sind wir noch urlaubsbedingt zu zweit. Aber nichtsdestotrotz halten wir die Fahne hoch. Es gibt tatsächlich auch Dinge zu berichten. Es ist ja Gamescom und auch Apple bemüht sich irgendwie Neuigkeiten zu generieren. Aber bevor wir da groß einsteigen, kommen wir zum Zahlenfakt. Ja, es war eine erstaunlich newshaltige Woche, muss ich sagen. Hm. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Den Zahlenfakt, den ich berichten möchte, der stammt aus dem vom 30.06.2019 aus der Bundeshauptstadt Berlin. Oho. Und zwar heißt die Meldung Sahara-Temperatur von 37,9 Grad Celsius. Rekord. Mhm. Das Interessante ist, dass der Rekord aber dann im Laufe des Sommers noch gebrochen wurde. Natürlich. Insofern ist das ein schlechter Zahlenfakt, weil wir wollen ja besondere Zahlen. Deswegen habe ich noch was anderes rausgesucht, nämlich die Sun Odyssey 379. Vielleicht passt das ja auch ganz gut vom Titel zum Klimawandel. Das ist ein Schiff, ein Segelboot, und da möchte ich kurz den Text vorlesen. Mhm. Mit der Sun Odyssey 379 ist es Journaux gelungen, die Erfolgsrezepte ihrer Vorgänger weiter zu verwerten. Das Design des Kiels und des Decks wurde von Marc Lombard entworfen und steht für beste Leistung, beste Manövrierfähigkeit und formschöne Ergonomie in moderner und rassiger Linie. Und wenn man da nicht gleich dahin schmilzt, dann kommt einem das kalte durch die Temperaturen in Berlin, ja, im Sommer. Ja. Aber jetzt ist hier gerade verregnet. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ach, blauer Himmel, aber ertragbare Temperaturen. Heute, glaube ich, so 27 Grad haben oder so. Genau, also so ein Sommerregen schreckt ja auch nicht, wenn es so vorher so heiß war. Ja, ja. Die schlimmsten Temperaturen hier in Berlin sind Gott sei Dank vorbei. Zumindest hoffe ich das. Und mal sehen. Kommen wir zu den Neuigkeiten und wir fangen an mit etwas, das ich getitelt habe, You're Wiping It Wrong. Die ersten, die tatsächlich die Apple Card bekommen haben. Wir erinnern uns. Das ist die Kreditkarte von Apple in Zusammenarbeit mit der großartigen sozialverträglichen Bank Goldman Sachs. Und da gibt es jetzt die ersten Kunden, die diese Kreditkarte jetzt bekommen haben. Und in den Instruktionen zu der Kreditkarte steht dann auch, wie man mit dieser Karte umgehen muss, weil das ist ja, wir erinnern uns, eine Titankarte. Ganz toll aus Metall und Gedöns. Und es steht unter anderem drin, dass man doch, die Karte unansehnlich wird, sie mit einem angefeuchteten Mikrofasertuch bitte reinigen sollte. Slightly damp, lint-free microfiber cloth. You can also moisten the microfiber cloth with isopropyl alcohol and wipe again. Basic household cleaners, compressed air, aerosol sprays, solvents, ammonia and abrasive should not be applied to Apple Card. Seit Apple. Ja, und weiter unten steht dann noch, dass man doch bitte die Apple Card auch fernhalten soll von Stoffen wie Denim, also Jeans, und Leder, was ja sehr viel Sinn ergibt. Warum sollte eine Karte mit Leder oder Berührung kommen? Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich stehe donnerstags dann immer um 5 Uhr morgens auf und putze meine verschiedenen Karten. Ja. Dann lege ich sie wieder in die Vitrine, wo man sie dann ansehen kann. Natürlich. Ja. In die lederfreie, jeansfreie Vitrine natürlich. Das Interessante ist, das ist ja eigentlich, müsste man sagen, typisch Apple, so wie Apple vor 10 Jahren war. Hm. Und irgendwie lasse ich es ihnen nicht mehr durchgehen. Vor 10 Jahren war da noch ein bisschen dieser Underdog-Faktor, dieses irgendwie anders sein, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen Steve Jobs. Mhm. Aber heutzutage, also bitte, da steckt doch kein Rock'n'Roll mehr dahinter. Ja, ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen dämlich. Ist natürlich auch so ein bisschen overhyped natürlich als News jetzt, aber es ist auf jeden Fall ein Schmunzler wert, finde ich, dass es da ja so ausführliche Pflegehinweise gibt zu der Kreditkarte. Vor allem wahrscheinlich zu einer kontaktlosen, bitte bewahren Sie sie in einem Magnetfeld auf. Genau. In einem berührungsfreien Magnetfeld. Ja. Das Dumme ist, Titan ist, glaube ich, nicht magnetisch, oder? Nee. Ja, siehst du, dumm. Ja, aber es steht auch da, dass man es bitte nicht an Magneten ranhält, weil sonst bekommt, sonst wird der Strip demagnetisiert. Ja, siehst du, wenn das von der Iron Bank gewesen wäre, dann hätten sie die Eisenkarten rausgegeben und. Ja. Dann wären die Karten die selbst magnetisch, nicht nur der Streifen. Genau. Oh, und dann verschiedene Formen der Karte und je nachdem, welche Form die hat, ist sie unterschiedlich magnetisch und das wird ausgelesen. Gab es eigentlich, muss man sagen, weil die Technologie ist ja mittlerweile auch auf dem Weg nach draußen, aber gab es Karten, die so Kombikarten waren, so Privatgeschäftskarte mit einem Streifen oben und einem Streifen unten? Keine Ahnung. Das wäre eigentlich cool. Naja. Ja. Wahrscheinlich nicht. Gut, so viel zum Thema Apple Card. Ist ja für Deutsche sowieso nicht relevant, weil passiert hierzulande nicht. Und auch sonst ist das eher so eine Randnotiz. Kommen wir zu den Regeln für In-App-Verkäufe, für Apps, die sich an Kinder richten, beziehungsweise der Nicht-Existenz. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte es völlig vergessen, dass Apple jetzt wohl Regeln einführen will. Ja, ich habe das auch gelesen. Das berichtet? Stimmt, da war was, aber dann war da nichts. Ich weiß es nicht mehr. Ja, jedenfalls verzögert sich das Ganze, weil sich wohl Entwickler gemeldet haben und gesagt haben, ja, aber wie sollen wir denn, wenn wir die Kinder nicht mehr schröpfen, dann überleben? Ja. Und wundersamerweise hat Apple mal auf Entwickler gehört. Und die Regeln verzögern sich jetzt. Ja, aber das ist ja kein Wunder, dass Apple auf die Entwickler hört, die den Gros des Umsatzes des App Stores generieren. Kinderschröpfen, ja. Ja. Wobei ich mich frage, was genau ist eigentlich eine Children's App? Naja, also die im Children-Bereich und ansonsten wird es wahrscheinlich. Aber ist Fortnite eine Children's App? Also realistisch ja, aber wahrscheinlich nicht per Definition. Ja, es ist eine große Frage. Ich finde, man sollte den ganzen Kram einfach verbieten. Schalten und einfach, du musst es ja nicht mal verbieten, du könntest es einfach rausnehmen. Als technische Möglichkeit. Also ich bin so, wie es halt Apps früher, ganz grundsätzlich zu verbieten. Nein. Wie es halt früher auch war. Ich meine, da vielleicht in dem Zusammenhang aus dem schönen Bereich der Bezahl-Apps hat Shelly Allen, der das Snix rausgebracht hat, letzte Woche, heute oder gestern auf Twitter geschrieben, dass er in der ersten Woche ungefähr 2.500 Stück verkauft hat. Und das ist halt nichts, wenn du schaust, wie der gefeatured wurde. Ja. Also der ist richtig durchgefeatured worden, so wie früher, weiß ich nicht, fast so wie Rules damals. Vielleicht nicht ganz, aber fast. Und damals hättest du vielleicht Stückzahlen gemacht mit seiner Featurung 30.000 Stück. Ja. Genau. Und er hat jetzt 2,5 nach einer Woche. Jetzt sind schon wieder andere Features drin. Aber das ist ja nicht nur ganz so quantitativ enttäuschend. Das heißt halt auch einfach, dass es sich nicht lohnt. So, weil er hat da. Ja, das heißt, der Markt ist fast tot und kriegt jetzt dann wahrscheinlich am 10. September seinen Gnadenstoß komplett. Aber es ist wirklich erstaunlich. Und das Interessanteste ist ja, dass sich in den Charts nichts mehr tut. Also du hast halt. Stimmt. Das ist irgendwie so wie so eine Kreidetafel, wo du mit Permanentmarker draufgeschrieben hast, sind so die Top 20 und dann rutscht da mal so eine Neuveröffentlichung so für 2-3 Tage in die Top 20 rein und dann ist die wieder weg. Und es bleibt halt Minecraft und wie heißt denn das Spiel, was jetzt auf allen anderen Plattformen auch kommt, das Poison Inc. Nee, Bla Inc. Ink Inc. Plague. Nein. Plague Inc. Genau. Doch. Sogar Tiny Wings ist in den Top 20 gerade schon wieder. Was, echt? Also es ist wirklich erstaunlich. Also so Longtail-mäßig habe ich ja auch nichts dagegen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, gut, ich wiederhole mich, aber ein Satz dazu. Ich finde halt über den App Store auch nichts mehr. Ja. Ich finde es super schwer, über den App Store neue Sachen zu finden. Das mache ich nur noch über die Spieleseiten. Und ja, da hält ja der App-Unwrapper die Fahne hoch, gemeinsam mit 148 Apps sind es so die, wo ich am meisten gucke. Da vielleicht auch ganz lustig, es sind ein paar plagiierte Artikel von App Unwrapper auf Pocket Gamer gelandet. Da scheint wohl einer der Autoren es nicht ganz so genau genommen zu haben. Hm. Aber das sind Dinge, die man alle im Internet auf Twitter nachlesen kann. Ich lege keine Hand für niemanden ins Feuer. Lest die alle nach. App Unwrapper hat auch einen Twitter-Account. Ja. So. Wir sprachen gerade schon vom Todesstoß. Dazu gibt es jetzt noch mehr Neuigkeiten. Es ist nämlich noch tödlichere Stöße gibt's. Ja, das ist namentlich jetzt nämlich geht es um Apple Arcade. Und erstmal haben wir hier einen Artikel, wo gerüchtet wird, dass anhand eines Strings, der irgendwo gefunden wurde, gemutmaßt wird, dass Apple Arcade wohl $5 im Monat kosten wird. Das finde ich so lustig, weil früher bei C64 Basic ja Strings mit so einem String, mit einem Dollarzeichen definiert wurden. Ja. Und ich glaube, in PHP ist das auch so, oder? PHP und, ja, PHP auf jeden Fall. Ich bin mehrere Sprachen, glaube ich, noch, aber es ist jetzt alles ein bisschen. Na gut, egal. 4,99, es war in der Luft lag ja, weiß ich nicht, das letzte halbe Jahr immer die 9,99. Ja. Und 4,99 ist verständlich und fatal. Ja. Also auf der einen Seite verständlich, weil ganz ehrlich, die meisten werden nicht 9,99 pro Monat ausgeben wollen für Spiele. Fatal auf der anderen Seite, weil das natürlich viel zu wenig ist, um irgendwas sustainable zu machen. Hm. Also nein, das stimmt gar nicht. Das ist gar nicht der schlimmste Punkt. Vielleicht wird es sogar sustainable, weil du halt ganz viele Leute in diesen Service presst. 4,99 heißt halt, alles andere wirkt absolut überteuert. Ja. Ja. Also wenn ich meine 4,99 im Monat gezahlt habe, dann zahle ich doch nicht für eine Einzel-App nochmal 4,99, wenn ich 100 Apps kriege. Und ja, es ist man ist dann schon in Erklärungsnotstand, wenn man irgendwie dann die E-Mails bekommt. Ich fabuliere das jetzt mal zusammen, so nach dem Motto, ja, du willst hier 10 € für deine App, für dein Spiel. Dafür bekomme ich 100 Spiele 2 Monate lang von Apple. Ja, es ist ein bisschen wie gerade auf der Titanic sein und man merkt halt, es sind zu wenig Rettungsboote da, aber es ist nicht Frauen und Kinder zuerst, sondern halt Apple steht da und sagt, wer ins Rettungsboot darf. Ja, wobei die Rettungsboote auch nicht die beste Chance haben auf lange Sicht, aber es ist zumindest, man ist zumindest noch ein bisschen länger im Wasser. Im Grunde ist es Sozialismus, aber nicht für alle. Ist das nicht genau das Gegenteil von Sozialismus? Nein, lass mir das. Naja, weiß ich nicht. Es gibt ja auch nationale Formen. Okay, lassen wir das. Okay. Sozialismus also und nicht für alle haben wir jetzt auch. Also ja, so ganz grundsätzlich. Also 4,99 muss ich sagen, aus der Perspektive der Nutzer und von Apple, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, das ist der richtige Price Point. Ja. Der fühlt sich richtig an. Ja. Aus der Sicht von Entwicklern, schwierig. Wobei ich muss sagen, und da kommen wir dann auch fließend zum nächsten Link in unserer Agenda. An sich sage ich ja, $5 im Monat für so einen Service halte ich für richtig. Aber wenn ich mir so angucke, was sie als Launch-Games featuren, dann ist da nichts dabei, wo ich $5 für ausgeben würde, ehrlich gesagt. Geht dir das? Ja, gut, aber sind es wirklich die Launch-Titel? Also, wir haben ein Video verlinkt. Die, die Feature-Games, die sie da in diesem Trailer haben, zumindest. Ja, ja, aber das ist noch eine Testphase. Was heißt das? Also, sind es wirklich? Das glaube ich nicht. Also, nein, wir verlinken was anderes, als ich dachte, dass wir verlinken. Sorry. Es gibt ja jetzt nämlich auch diesen Apple Arcade-Trailer, wo sie Werbung machen. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Und da muss ich jetzt kurz, wo ist denn der? Der ist nicht in der Agenda, oder? Nein, der ist nicht in der Agenda. Hast auf du YouTube. Einen Link? Das ist jetzt vielleicht Moment, ein bisschen, also ist es ein offizieller Trailer? Das ist ein offizieller Trailer von Apple, ja. Okay. Da aber der du meinst den von vor ein paar Monaten? Ich weiß nicht, ob der schon älter ist, oder kann nur sein. Weil da waren ja Sachen dabei wie, also vor 4 Monaten ist hier ein Trailer. Da waren ja Sachen dabei, weiß ich nicht, Oceanhorn 2 und dieses Nachfolgespiel. Also ich habe einen gesehen, wo Oceanhorn nicht drin war, aber egal. Von Giant Squid, dieses Spiel mit dem Bogen. Giant Squid sind die, die Absu gemacht haben. Mhm. Simogo ist, glaube ich, nicht im Trailer drin, aber ja, angekündigt. Was im Trailer halt, das Einzige, was im Trailer war, wo ich mir denke, okay, das hätte ich mir auch so wahrscheinlich angeguckt, ist Overland. So. Ah, stimmt, Overland. Ja. Also insgesamt muss ich sagen, die Spieleauswahl reißt mich jetzt nicht total. Also es ist jetzt nicht eine Spieleauswahl, wo ich sage, ha, da saß jemand und hat sich irgendwie die besten Indie-Titel rausgepickt. Sondern es sind so zwei, drei gute Indie-Titel. Wo geht's hin? Ja. Also was sind denn die besten Indie-Titel? Ich finde, im Nachhinein kann man das ganz gut sagen, was auf iOS die besten Sachen waren. Das sind auch die, die ausgezeichnet wurden, die irgendwie Hype erzeugt haben. Ich sage eher, es ist die besten Indie-Titel im Sinne von, das trifft nicht meinen Geschmack. Ja, das kann auch sein. Also im Netz gelandet ist eben auch eigentlich so ein geheime Preview von Titeln. Da waren, glaube ich, 4 oder 6 Spiele dabei. Mhm. Die haben wir verlinkt und die sehen halt alle uninteressant aus. Ja. Da ist ein Frogger in Weiterentwicklung, da ist und dann so blöd simpel Dinger, wo du halt drücken sie dreimal auf, also weiß ich nicht, die sind vom Spiel eigentlich kein Spiel. Ja, also das ist so eine Art Casual-Spiel, aber nicht Casual wie Tetris ein gutes Casual-Spiel ist, sondern halt so irgendwie, so Minispielmäßig wirken die alle. Ja, das ist halt irgendwie diese Preview, die momentan für Apple-Mitarbeiter halt verfügbar ist, für 50 Cent. Kann man da jetzt quasi vorab in der Apple Arcade sein als Apple-Mitarbeiter. Und also das, was da momentan schon, also was man da sieht, ist ja wirklich nur Ramschware eigentlich. Also Frogger in Toy Town und Hot Lava, Way of the Turtle, King of the Castle. Das hört sich auch alles an wie so früher irgendwie im Mediamarkt in der Kruschkiste irgendwie 20 Spiele für 3 €. Also ich weiß nicht, wenn ich so mein, also ich spiele mittlerweile ganz wenig Neues auf dem iPhone, aber was, ich hätte damals gerne vielleicht zwischen einem neuen geilen Spiel im Monat bis 4 neue geile Spiele im Monat. Und dann halt sowas wie Monument Valley oder mal ein Lifeline oder mal ein, oh Gott, mir fallen die Titel gar nicht mehr ein. Tiny Wings oder das Königstinder, wie hieß denn das? Das Königstinder. Ich weiß genau, was du meinst, aber jetzt fällt es mir natürlich auch nicht mehr ein. Oder Threes und so. Also so die Titel, die oder Her Story, weißt du? Die da kommt ja jetzt, ich glaube, heute kommt. Ja, da kommt, ja, Dings richtig. Auch, ja. Heute kommt der Nachfolger raus. Wo auch die eine Darstellerin aus Westfeld mitspielt. Wow, jetzt wird wir umschreiben Dinge. Ja, ja, genau. Okay, also wir sind zusammenfassend, um das mal wieder auf die Schiene zurückzubringen. Wir sind beide nicht sehr überzeugt von Apple Arcade, sowohl was die Modalitäten für Entwickler als auch was die Auswahl an Spielen, die momentan bekannt ist, angeht. Du bist ein bisschen optimistischer, was die Spiele angeht. Ich finde für mich ehrlich gesagt nicht so wirklich was. Nee, ich bin eigentlich auch pessimistisch, weil ich glaube, dass jemanden mit 100 Spielen zuzuballern das Gefühl rüberbringt, wie in einem Kaufhaus zu sein, wo du eine Ramschkiste hast. Ja. Und da mögen ja geile Socken drin sein bei den 300 verschiedenen Socken, die da sind. Aber das weißt du nicht mehr wertzuschätzen. Ja. Also das einzelne Spiel, ich glaube, dass das Spielen selber und die Wertschätzung des Spielens verändern wird. Klar, es ist halt so Commodification of Gaming. Also das heißt, also ich war super optimistisch so mit dieser Trennung von Free-to-Play und Paid, dass das Mobile Gaming eine Zukunft hat und auch ein Revival haben könnte mit hochqualitativen Spielen, mit wenigen hochqualitativen Spielen, aber halt hochqualitativen. Ich glaube daran jetzt nicht mehr. Ich glaube, also das Wahrscheinlichste ist sogar, dass dieser Vorstoß mit Apple Arcade einfach den Paid-Markt kaputt macht, aber Subscription auch nicht funktioniert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir einfach in 2-3 Jahren eine Situation haben, wo wo es halt nur noch Free-to-Play gibt. Auch, wo auch diese Subscription einfach nur noch so ein, weiß ich nicht, RTL Plus ist. Ja, also ich glaube halt, dass jetzt mittelfristig der Trend halt dazu geht, dass wir halt die Ports bekommen als Vollpreistitel sozusagen auf Mobile und alles andere halt entweder in Apple Arcade landet oder nicht funktioniert. Das ist ein sehr richtiger Trend. Das ist das, was jetzt passiert. Die Mobile als Spieleplattform ist zu einer Sache geworden wie VHS. Ja. Das heißt, du hast da die Zweit-, Dritt-, Viert-Wertschöpfung nach der Switch. Das ist eine super Metapher, weil du hast halt einerseits so die du hast halt so die Susi und Strolch 3 Direct-to-Video quasi Titel. Und du hast halt die Kinofilme, die im kleinen Format kommen und irgendwie mit Pan and Scan oder 4:3 irgendwie leben müssen. Insofern ja. Apple Arcade, VHS der Spiele. Ja, aber als lebendige, eigenständige Plattform, die es wirklich mal war. Und ich habe mich ja in der Vergangenheit auch immer sehr geärgert, wenn Leute so auf Mobile drauf geguckt haben, so verächtlich. Weil da sind tolle Sachen passiert. Weiß ich nicht, ein Flight. Wie hieß es? Flight Plan? Oh Gott, heute können wir alles. Testflight? Nein. Das mit den Flugzeugen, die man da mit dem Flugzeuglandeding sie, ja. Ja. Plane, irgendwas mit Plane, glaube ich. Egal. Planescape Torment. Ja. Flight Plan, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht. Also da sind auch neue Interaktionsformen und so entwickelt worden. Das Runner-Genre ist da aufgelebt und Flight Control und wurden natürlich dann danach getötet. Sowas wie Her Story ist auf einem iPhone eine coole Sache. Auf dem iPad. Oder auf dem iPad. Oder das König Tinder. Ich muss sagen, wie das heißt, weil das ist einfach so peinlich. Queen Her Majesty blabliblub, wie heißt das? Her Majesty war der Untertitel. Ja, das muss noch in den Charts sein, das ist bestimmt noch in den Charts. Reigns, genau. Also da sind eben auch, oder Lifeline mit der Erfahrung auf der Apple Watch, da sind auch wirklich Innovationen passiert und das ist halt jetzt vorbei. Naja, manchmal ist das halt einfach so. Nachtrag von vorhin, das neue Spiel von Sam Barlow heißt Telling Lies. Genau, und ist der Nachfolger wahrscheinlich jetzt schon verfügbar, wenn ihr das hört. Wir können dazu allerdings noch nichts sagen, weil wir noch in der Vergangenheit leben und euch dann erst nächste Woche davon berichten. Wir hatten gerade schon angesprochen, es rollen jetzt auf den mobilen Plattformen seitenweise die Ports quasi rein. Ein weiterer Port, der die Tage rauskam, ist Gris. Genau, Gris ist jetzt auf iOS. Ich habe kurz überlegt, ob ich meinen Finger auf Kaufen lege, um auch für euch mal die Steuerung zu testen. Aber ich habe es ja schon auf zwei Plattformen gekauft. Wobei es natürlich auf iOS wieder am günstigsten ist. Ich glaube $6, $5 so um den Dreh. Ja, also wir vermerken, das gibt es. Es ist, glaube ich, auch eine Produktion von der Frau Purna. Insofern muss man da vielleicht vorsichtig sein, was die Controls und sonstige Sachen angeht. Ja, die Anna Purna. Die macht ja so Sachen. Die Purna Anna. Gut. Ansonsten habe ich auf unserer Liste so ganz allgemein den Punkt Gamescom, was uns daran erinnert, dass Gamescom ist. Hast du irgendwas Konkretes zu Gamescom zu sagen? Ja, ich weiß bloß, es gab jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit zumindest oder zum ersten Mal, weiß ich nicht, so eine Live-Show, also ein bisschen das, was so die Pressekonferenzen auf der E3 sind, moderiert von einem sehr bekannten Moderator, den ich nicht kenne, aber egal, also im Games-Bereich bekannten Moderator. Hideo Kojima war da und hat einen neuen Trailer für Death Stranding gezeigt. Ich glaube, bei Death Stranding ist wieder so der typische Fall bei mir. Ich finde, die Videos sehen scheiße aus, optisch. Obwohl eigentlich so die Landschaft gefällt mir und so, aber das sieht jetzt nicht besonders aus. Und dann, wenn ich es dann auf meiner PlayStation anmache, wird es wahrscheinlich hübsch sein. Weiß ich nicht. Das hatte ich jetzt schon öfter. Ich weiß nicht, was. Also ich ehrlich gesagt, das reißt mich alles nicht so mit der Stranding. Das ja, wirkt einfach ja so sonst wie. Es ist nichts dieses Jahr. Es ist ja nichts da. Es ist halt, also Games, Death Stranding ist halt so das, was passiert, wenn man einem Künstler komplette Freiheit gibt und ihn nicht mehr einschränkt. So, und dann kommt halt irgendwie so Babys in Flaschen, die irgendwie Hollywood-Schauspieler durch die Gegend tragen und man versteht nicht, was passiert und irgendwie soll dann fasziniert dranbleiben, um irgendwann. Das wirkt so lustig auf mich, weißt du? Das ist so alles Smog-Monster. Ja, vielleicht ist es total lustig. Ich meine, ich habe Metal Gear Solid nicht gespielt. Ich kenne aus Hideo Kojimas Werk nichts. Insofern vielleicht ist es ein Titel, um mal da reinzuschnuppern und vielleicht auch enttäuscht zu sein. Keine Ahnung. Ja. Mal sehen. Ansonsten, ich habe diese Veranstaltung aber nicht selber gesehen und weiß auch sonst wenig jetzt, was auf der Gamescom war, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Also ich habe irgendwie so auf, ich krieg das ja auch noch alles nur so peripher mit. Also ich habe irgendwie so auf den Screens in der U-Bahn gesehen, dass es etwas gab, was die Battle Royale hieß. Also so wie Debatte, nur mit die Battle Royale. Moderiert von dem sehr geliebten Pete Smeat. und einer E-Sports-Moderatorin und die haben da irgendwelche Politiker, namentlich Lars Klingbeil und andere wohl interviewt und zu den Themen, die den Videospielern auf den Fingernägeln, unter den Fingernägeln brennen, irgendwie befragt. Da frage ich mich immer, also wo du Lars Klingbeil gesagt hast, gibt es in jeder Partei einen Netzpolitiker, der das aus freien Stücken macht? Oder du meinst, macht er das freiwillig oder wird er gezwungen? Na, es gibt ja irgendwie in jeder Partei immer nur einen. Stimmt, ja. Gefühlt. Also Bär, Klingbeil, Notz. Notz, richtig. Wer ist es denn bei den Linken? Hier, Karrierechance, ja. Nee, also ansonsten habe ich von der Gamescom irgendwie auch nicht viel mitbekommen. Ich habe irgendwie gehört, dass Minecraft im Rahmen der Gamescom irgend so ein paar Verlautbarungen gemacht hat, wie es gibt für Windows 10 die Badge in der Bedrock Edition in Zusammenarbeit mit irgendeiner Grafikkarte dann Raytracing auf Windows 10 und sie stellen irgendwie auch die Rendering Engine wohl um demnächst für Bedrock auf allen Plattformen, weil da irgendwie auch Minecraft Earth drauf läuft und dann wird alles besser und mehr Licht und was auch immer. Und ja, schön, aber irgendwie auch nicht weltbewegend. Ich glaube, das ist so insgesamt das Fazit, das bei mir angekommen ist zur Gamescom. Irgendwie, ach ja, gibt's auch noch. Ja, was ich erwähnen wollte, war, es gibt Little Nightmares 2 irgendwann. Ja. Da gibt's jetzt einen Trailer dafür mit zwei Protagonisten. Also nicht nur das kleine Mädchen im gelben Anorak, sondern noch ein zweiter Protagonist. Mhm. Das sah wieder sehr hübsch aus und ich bin gespannt, was sie draus machen. Vielleicht können sie die Formel ein bisschen optimieren. Ich habe es ja schon mit Freude durchgespielt, auch wenn es nicht in meinen Olymp eingestiegen ist. Übrigens, kurze noch Randnotiz zur vorigen Meldung. Die Battle Royale war übrigens auch auf Phoenix übertragen. Oh. Ja. Aha. Das ist quasi, es hat Relevanz bei irgendeiner Fernsehen. Metrik. Egal. Little Nightmares, ich habe den ersten Teil gar nicht gespielt. Ich fand jetzt der Trailer. Ich kann bloß sagen, dass die Mobile-Version scheiße ist. Ja. Die hat nämlich wenig damit zu tun, außer das Thema. Die ist auch gezeichnet und hat schlechte Puzzles. Aber ja. Der Trailer sah so ein bisschen wie heißt's? Ich will bis Beyond sagen, aber das ist falsch. Inside. Mäßig aus, genau. Ja, genau. Daran lehnt sich's an, aber es ist halt nicht ganz so gut wie Inside. Aber es ist auch nicht so schlecht, dass man es, wenn man das Genre mag, nicht spielen sollte, finde ich. Okay. Ja, also da gab es letztes Jahr einige in die Richtung, auch Black the Fall, glaube ich. war so eins. Das war aber dann technisch noch ein bisschen schlechter. Also was halt Little Nightmares auch hat, ist ein wirklich schöner, puppenartiger Stil. Hm. Also so Tim Burton Nightmare Before Christmas mäßig. Ja, nicht ganz, aber halt so diese Puppenfilme. Ja. Und das ist schon wirklich eine schöne Ästhetik, finde ich. Urmel. Oder macht es interessant. Ja, ja, ohne Fäden. Irgendwo habe ich auch einen Trailer gesehen von einem Spiel mit Fäden, was ich total irrittierend fand. Ein Marionettenspiel. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, aber gut. Gezeigt wurde auch Lonely Mountains. Keine Ahnung, ob das dieses Jahr noch erscheinen wird oder nicht. In der Indie-Arena-Boost. Dann Studio Fitspin hat ein neues Projekt, ein 2D-Adventure, was gepublished wird, lustigerweise von Mixed Vision. Mhm. Mixed Vision hat Far Lone Sales gepublished letztes Jahr, was jetzt auch auf Switch erschienen ist, so im Rande bemerkt. Ganz interessant ist daran, finde ich, dass es wieder ein Adventure ist. Ist es wirklich wieder ein Adventure, das neue Projekt von Studio Fizbin? Weil ich bin ja so Adventure-müde geworden. Ja. Würde mir wünschen, dass es ein bisschen mehr ist als ein reines Adventure. Es ist halt irgendwie auch so ein bisschen, das hat jetzt nichts mit Studio Fizbin zu tun, aber es ist halt leider so, dass der deutsche Markt halt eher irgendwie die Adventure mag und deswegen die deutschen Entwickler sich auf Adventures durchaus auch konzentrieren und dann ergibt sich da so ein Zyklus, der irgendwie vielleicht nicht nur positiv ist. Ja, oder man macht Spiele wie Desperados 3, macht Mimimi, die haben einen Preis dafür bekommen, obwohl das Spiel noch nicht erschienen ist. Ich weiß nicht, es gab irgendwie eine Preisverleihung, die man aber nicht mitgekriegt hat. Auf der Gamescom? Ja. Es ist lustig, ich war irgendwie vor gefühlt 5 oder vielleicht mehr Jahren mal als Presse auf der Gamescom. Ich bin immer noch in diesem Presseverteiler, auch wenn sie mich mittlerweile nicht mehr akkreditieren wollen, weil ich arbeite ja in der Gamesbranche und deswegen zählt dieser Podcast nicht als Akkreditierungsdingsi. Und aber egal, ich war da und ich kriege immer noch die Mails und dann kriege ich immer so Mails mit Sperrfrist, heute Abend bitte nicht vorher berichten, so sind die Preise und so. Und ich denke mir so, seid aber schon mutig, dass ihr dieses Ding hier irgendwie an alle rausblast, die jemals bei euch als Presse akkreditiert waren. Gleichzeitig ist es halt irgendwie auch so langweilig, dass es niemand interessiert, wer auf der Gamescom jetzt welche Awards gewonnen hat, irgendwie, um das dann zu leaken. Interessanterweise, mich wird es ja interessieren, aber ich habe es nirgends gesehen oder so. Vielleicht solltest du in diesen Verteiler. Naja. Ja, und dann noch eine Meldung, ich weiß nicht gar nicht, wie arg die mit der Gamescom zu tun hat, und zwar Guild von Tequila Works wurde auch an diesem Abend gezeigt. Das wurde interessanterweise auf der E3 schon vorgestellt, der Trailer ist von der E3, habe ich dann gesehen. Das ist, Tequila Works ist das Studio, das Rhyme und und mein löchriges Gedächtnis gemacht hat. Nicht Casino Royale, sondern lass uns mal schnell hier helfen. Projektor. Sexy Brutal. The Sexy Brutal und mein geliebtes 3D-VR-Spiel The Invisible Hours. Also ein sehr schönes Studio. Ich habe in diesem Podcast mehrfach in der Vergangenheit behauptet, dass Tequila Works der Publisher ist. Das ist und falsch. Nicht der Entwickler. Und das ist genau falsch rum gedacht gewesen. Diese Spiele haben gemeinsam, dass sie alle von Tequila Works entwickelt wurden. Ja. Aber von unterschiedlichen Firmen gepublished. So, und jetzt haben die ein neues Projekt, und das heißt Guild, wird mit Y geschrieben. Sieht ein bisschen aus wie Little Nightmares, naja, nicht ganz. Also es ist so dieses typische kleine Mädchen, was durch gruselige Gegend gehen muss, ist in dem Fall aber halt so ein Third-Person-Ding. Ja, sieht so ein bisschen stealthiger aus noch als Little Nightmares. Genau, ich finde, es sieht hübsch aus, ja, so wie das Icho ja auch so ein Stealth-Ding ist. Es sieht ganz hübsch aus. Ich bin dieser Formel ein bisschen überdrüssig, gerade wenn es auch spooky wird, muss ich sagen, weil das ist für mich so ein Trick halt mit dem spooky. Ja, unser Spiel ist halt nicht besonders gut, aber wir machen es unheimlich. Ja. Also macht es halt auch Das ist auch so, also ist so diese ganze Spooky Game Geschichte, die ist auch so, die ist einfach so durch und so tropisiert, muss man, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Das sind so viele Tropes in diesen Spielen, die halt einfach Tropico 5. Ja, genau. Es sieht einfach alles gleich aus und es gibt immer irgendwelche Monster mit zugenähten Gesichtern und Reißverschluss im Mund und ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie alles so, ich habe vor 10 Jahren die gleichen Horrorfilme gesehen wie du an. Und ja, es sind halt die Zombie-Spiele der ausgehenden 10er-Jahre. Ja. Also es sieht alles nicht besonders neu aus, aber hübsch. Hm. Aber ist ja auch völlig egal, weil das Spiel wird ja nur auf Stadia erscheinen. und ist damit eins von 2 bekannten Stadia-Exclusives, was, glaube ich, also ich lehne mich jetzt mal sehr aus dem Fenster, das andere Spiel heißt Orcs Must Die, was, glaube ich, Ausschluss der Öffentlichkeit bedeuten wird. Wenn ein Spiel nur auf Stadia zu finden ist. Ja, wobei Orcs Must Die habe ich tatsächlich auf Twitch schon öfter gehört als ein Titel, der gerne gespielt wird. Mhm. Also das ist ja auch schon der 3. Teil, der dann exklusiv wird, glaube ich. Und ich glaube, das ist also zumindest, es gibt da eine Fanbase zu. Na gut, also die holt man dann vielleicht. Also, aber für so ein neues Spiel wie Guild, ich halte das für eine riesige okay, ich möchte nicht Fehlentscheidungen sagen. Ich sage jetzt mal Fehlentscheidung. Was da halt passiert ist, Google hat dieses Spiel vom Markt weggekauft und wird es in einer Vitrine wegschließen. Ja, das ist so ein bisschen wie der WeWorks-CEO, der sich dann irgendwelche Coffee Creamers, so eine Coffee Creamer Company kauft, die irgendwie aus Mandelmilch speziell und beim Mondschein hergestellten Coffee Creamer herstellt, für Exklusivvertrieb in WeWorks Offices. So ähnlich ist das auch. Also der kauft sich halt das ganze Spiel oder die ganze Firma und dann verkauft er das weiter mit oder ohne Gewinn. Ja, also wenn Tequila Works damit das Geld hat, um noch ein anderes Spiel zu machen, was nicht bloß auf Stadia läuft, dann ist das ja für mich ganz gut. Ich wollte das auch als Aufhänger nehmen, um ein bisschen mal drüber zu reden. Das ist wahrscheinlich kein Trend, das gibt es schon ewig, aber es fällt mir halt auf, so aufgekauften, weggeschlossenen, Bernstein eingelassenen Dinger, die dann auch so wenig spielbar sind wie das Bernsteinzimmer. Hm. Also Exclusives sind meines Erachtens nicht so schlimm, wenn es eine Xbox und eine PlayStation gibt und das war's. Ja. Wenn man ganz großer Fan ist, dann kauft man sich beide. Aber wir haben halt jetzt noch die Switch und wir haben jetzt noch iOS und wir haben jetzt noch PC, die ganzen Deals. Dann gibt's Epic, ja gut, das ist zum Glück nicht ausschließend, aber im Epic Store gibt's halt kaum Mac-Version. Mhm. Und dann gibt's jetzt noch Stadia und da haben wir halt jetzt auch diesen Netflix-Creep, der, also worüber wir immer reden, dass es bei Netflix bald soweit ist, weil es so viele Konkurrenten gibt. Ja, und dann ist es halt super schade, wenn ein Studio mittlerweile ein Spiel macht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hm. Das ist wie eine Apple-TV-Version für ein Spiel machen. Es ist einfach idiotische Arbeit nur für einen Hersteller. Also du lässt dich privat bezahlen sozusagen dafür, dass du eine sinnlose Arbeit machst. Ja. Und bei einem Kunstprodukt wie Spielen ist es halt super traurig, wenn du da wirklich Herzblut reinsteckst und dann spielt es halt kaum jemand, weil in der Plattform, die Plattform hat keiner. Es ist halt also ganz grundsätzlich auch eine traurige Entwicklung, dass wir halt wegkommen von ich kaufe einzelne Spiele von einzelnen Entwicklern und klar, die sind dann trotzdem in irgendwelchen Stores und müssen da auch Geld an Monopolhaber abdrücken. Aber der Trend geht halt ganz klar zu, ich kaufe mir diesen Game Pass und jenen Game Pass und dieses Arcade-Abo und wie dann dieses Geld tatsächlich bei den Menschen landet, die diese Produkte machen, die ich da irgendwie konsumiere. Das ist halt intransparent hoch 10. Und führt nicht unbedingt dazu, dass in dieser Industrie, in der sowieso schon viel falsch läuft, irgendwas besser wird. Ja, du, ich habe auch schon überlegt, langfristig ist es wahrscheinlich sinnvoller, sich ein Patreon aufzubauen, statt Geld für die eigenen Spiele zu verlangen. Patreon und Itch.io, ja. weil, ja, weiß ich nicht, dann zahlen die Leute wenigstens direkt dafür, dass ein Spiel gemacht wird. Ja. Weil, also ja, ich bin gespannt, es wird sich bei mir ja auch in den nächsten ein, zwei Jahren entscheiden, ob das sustainable ist oder ob ich mir da was anderes überlegen muss. Ja, so geht's mir auch. Nun ja. Jobangebote bitte an meine E-Mail-Adresse und Marcells E-Mail-Adresse. Ja, wo wir schon bei der proliferierenden du musst alles abonnieren Seuche sind, kommen wir dann auch zum nächsten Thema. Und zwar wissen wir gerüchtehalber jetzt auch die Apple TV Plus Preise. Wir erinnern uns, Apple TV Plus ist das Videoding von Apple, wo es dann irgendwie die neuen Serien und den ganzen und Exklusivfilme und bla gibt. Unter anderem die Morning Show, lustigerweise, da habe ich eine News zugelesen, dass sie das gleiche Logo haben wie die Boring Company von Elon Musk. Und das beschränkt sich darauf, dass das O von Morning Show halt voll ausgefüllt ist und das O von Boring ausgefüllt ist, voll. Und die beide halt so eine Bold Letter verwenden. Und dann dachte ich mir auch, okay, die News sind immer noch so ein bisschen dünn gesät. Egal, Apple TV Plus, $9.99, glaube ich, ist gerade das Gerücht. Ist es ein Gerücht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das jetzt gar nicht. Ja, reportedly steht hier. Ja, okay. Reportedly, okay, ist ein Gerücht. Aber ja, $10. Im Vergleich dazu der Disney Channel, ich glaube $7. Und wenn man Disney und Hulu und abgespecktes ESPN haben will, $12.99. Insofern. Nicht, dass es direkte Konkurrenz gäbe, weil literally Apfel und Birnen, aber ja, das sind so die größten. Naja, also wenn ich nur einen Service bestellen dürfte, dann würde ich natürlich den Disney-Service bestellen, weil in 5 Jahren gehört alles zu Disney. Ja, außer Spider-Man. Das habe ich auch letztes gelesen auf Twitter, glaube ich, dass halt Spider-Man eigentlich in der Public Domain wäre mittlerweile, also seit diesem Jahr. Aber wegen den Mickey-Maus-Gesetzen halt nicht. Und deswegen ist es ja sehr schön, dass jetzt Sony Disney Spider-Man wegnimmt, weil Disney dran schuld ist, dass Spider-Man nicht Public Domain ist. Ja. Ja. Das ist sowieso ein Konzern, der seinen Erfolg darauf aufgebaut hat, Public Domain-Märchen aufzubereiten in, ja, in Filme. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Ja. Gut, wir werden das weiter im Auge behalten. Für das nächste Thema wollte ich kurz eine Content Warning aussprechen. Es geht unter anderem um sexualisierte Gewalt und auch an Minderjährigen. Wer da nicht mithören will, der überspringt das einfach. Ich wollte nämlich kurz was zu sagen zu dem MIT Media Skandal, der berichtet wurde diese Woche, und zwar namentlich Marvin Minsky. Das ist eine Koryphäe und Mitbegründer von künstlicher Intelligenzforschung und aber auch andere aus dem MIT Media Lab, unter anderem Joy Ito auch, hatten wohl engere Kontakte mit Epstein, der ja ein Imperium, muss man schon fast sagen, von Sexsklaven betrieben hat und eine eigene Insel, wo er irgendwie Leute hingeflogen hat, damit die da Dinge tun, über die man eigentlich gar nicht nachdenken möchte. Und es gibt da wohl Kontakte eben von dem MIT Media Lab dahin, und es sind jetzt da auch Leute schon von ihrem Posten zurückgetreten. Und wer sich damit der Materie ein bisschen auseinandersetzen will, der kann den verlinkten Artikel lesen. Ich habe in dem Zuge auch wieder gelesen, dass irgendwie Trump da auch beschuldigt ist, zusammen mit Epstein 13-Jährige vergewaltigt zu haben. Ja, da verliert man dann schon den Glauben an alles. Yep. Ja, wo wir schon bei so erbaulichen Themen sind, noch kurz erwähnt ein weiterer The Verge-Artikel, den ich interessant fand, und zwar zum Thema, wie ist es eigentlich jetzt mit Studenten, die mit Gamergate aufgewachsen sind, die jetzt quasi da in die Uni kommen und Vorstellungen haben und quasi dann ihre, also es geht konkret um Game Dev Studenten sozusagen, die dann eben sich sehr querstellen, wenn es darum geht, Spiele auch kritisch zu betrachten und als politisch und wie dann Teacher damit umgehen, dass sie Angst haben quasi, dass sie gedoxt werden von irgendwelchen YouTubern, weil die ihre Studenten Videos machen von der Lecture und das aus dem Kontext gerissen wird. Und interessanter Artikel, dass Gamergate immer noch nicht vorbei ist und auch nie vorbei sein wird und dass wir damit leben müssen, dass damals nicht gehandelt wurde, glaube ich. Ja, und ja, dass alle diesen Deckmantel auch glauben wollten. Ja. Ja. Also es war eine schöne Vorschau, dieses Gamergate, auf wie die Welt dann 2 Jahre später geworden ist. Schön ist in großen Anführungszeichen, ja. Genau. Ja, komplette Kehrtwende in Sachen Themen, Atmosphäre, was will ich sagen? Zu was ganz anderem. Now to something completely different. Apple Mail Spamfilter. Ja, die Tipps und Tricks Kategorie, unsere unregelmäßige Tipps und Tricks Kategorie. Ich habe mich letztens beschwert, dass mein Apple Mail Spamfilter nicht mehr richtig funktioniert und das sehr, sehr nervig ist, obwohl ich versuche, ihn zu trainieren, indem ich Mails markiere. Geht das dann noch? Ja, natürlich. Okay, ich habe, glaube ich, den Knopf gar nicht mehr. Also Doch, der sieht nur identisch aus zu dem Archivieren-Knopf. Ah. Bloß der eine hat ein X drin und der andere nicht. Weil aber auf, früher hat auf der Mobile Apple, geht's war nicht, das oder? Ja. Nee, auf Mobile ging es noch nie, was mich ja schon immer so geärgert hat. Warum auch immer. Also ich meine, ich würde auch gern auf Mobile, meinetwegen soll das nicht verschieben, aber markieren können auf Mobile. Naja. Gut, keine Ahnung. Was ich jetzt mache, ist auf Mobile in Papierkorb und dann auf dem Mac alle Sachen im Papierkorb als Spam markieren. Weil ich benutze den Papierkorb sonst nie. Ja, hat sich rausgestellt, das war ganz einfach, mein Mail-Werbefilter auf Trab zu geben. Ich bin in die Einstellung gegangen und habe ihn wieder eingeschaltet. Ah. Also offensichtlich beim Migrieren auf den neuen Computer hat Apple den deaktiviert. Ha. Warum auch? Meiner ist an. Aber auch ja, als Mark as Junkmail, but leave in my inbox. Ja, das hat Apple auch so bei mir eingestellt gehabt. Aha. Also es ist strange. Und vielleicht wollen die den aus der Tür herausführen. Naja, also es liegt so ein bisschen nahe, weil halt auf iOS da nichts passiert und ehrlich gesagt. Ja, aber ganz ehrlich, er funktioniert gut genug. Deswegen hat es mich ja so irritiert, dass mein E-Mail-Postfach nutzbar ist. Und es war jetzt nicht mehr nutzbar in den letzten 2 Wochen oder 3. Ja. Verstehe. Also ich habe halt so, ich mache halt eigentlich Mobile First, was meine Mail angeht sozusagen. Also ich habe 80% meiner Mails beantworte ich direkt von meinem Telefon. Dementsprechend filtert bei mir halt der Server. Und das funktioniert hinreichend gut. Naja, sagen wir mal so, wenn der Computer offen ist und läuft, dann kannst du es auch auf dem iPhone nutzen. Ja gut, aber... Als wäre es an. Yeah. Ja, keine optimale Situation, aber für mich wäre das ein großes Problem. Und ja, ich meine, wenn Apple unbedingt die Leute zu Google treiben will, zu Gmail, dann... Ich denke, das ist auch einfach so ungeliebte Technologie, die wahrscheinlich wieder niemand mehr pflegen will. Weil, also da dachte ich letztens... Gerade heutzutage mit Machine Learning eben, du das doch... Eben, weil das... Ich dachte letztens irgendwie... Ich glaube, gestern saß ich am Tisch hier und dachte so darüber nach, ha, ja, Machine Learning ist jetzt gerade so der heiße Scheiß. Und irgendwie jetzt merken die ersten Menschen, dass das mit dem selbstfahrenden Auto da doch nicht so einfach wird, wie es wahrscheinlich irgendwie jetzt alle geglaubt haben. Gerade wenn wir über die Innenstadt reden. Und der Hype-Cycle kühlt so langsam ab, was künstliche Intelligenz angeht. Und dann fiel mir halt so ein, wie sehr damals Apple dieses Latent Semantic Mapping gehypt hat, das sie in Mail eingebaut haben. Da gab es ja dann auch ein Framework für Entwickler und alles. Gibt es wahrscheinlich immer noch, wenn es nicht schon deprecated ist. Und das ist halt die Technologie, auf dem Spamfiltern in Mail vermutlich immer noch basiert. Und ich denke, dass sich da niemand mehr drum kümmert. Ja, also Rechnerinfrastruktur, die verstaubt halt irgendwann. Und dann gibt es so Orte und Gänge in diesem Betriebssystem, wo schon lange keiner mehr mal gefeudelt hat. Ja, und ich habe auch gerade bei Apple halt immer das Gefühl, es gibt dann immer so Initiativen, die halt irgendwie von kleinen Teams quasi getragen werden. Und wenn dann diese zwei Typen, die irgendwie Latent Semantic Mapping cool fanden, plötzlich nicht mehr bei Apple arbeiten, dann ist es halt so eine Technologie, die so komplett aufs Abstellgleis irgendwie fährt und nicht mehr angefasst wird. Das ist lustig, weil ich würde dazu, glaube ich, 80% aller Features benennen, die bei Betriebssystemen als neuer, geiler, heißer Scheiß gebracht. Erinnerst du dich noch an Spaces? Ja. Ja, aber so Spaces kann man mittlerweile benutzen, finde ich. Ja, das ist ja jetzt auch mittlerweile so. Also es ist nicht mehr das, was es ist. Es ist nicht mehr das, was es, wo es gestartet ist. Also das ist ja auch ganz gut so. Oder die schöne Widgetbar. Ja, der Sport. Aber zu dem Thema übrigens auch nochmal komplett Abschweifung, aber das fiel mir jetzt ein, weil ich habe jetzt tatsächlich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe die neueste iOS-Beta mal auf meinem Telefon installiert. Ich stelle fest, es ist jetzt tatsächlich ein Feature in diesem Betriebssystem, das nicht nur, also da, wo ich denke, dass das irgendwie so allgemein angenommen wird und tatsächlich auch benutzt wird, mehr als 2 Wochen nach Betriebssystem-Launch. Und das sind halt die Memoji-Sticker. Interessanter. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht auch nicht. Aber das ist jetzt nicht wirklich das, was ich jetzt erwartet habe, dass du. Ich muss auch sagen, ich erinnere mich an kein einziges Feature, was sie vorgestellt haben. Aber irgendwie war das jetzt nicht dabei. Ja. Aber das ist also für mich tatsächlich wirklich eins der Dinge, die ich schon mehrfach benutzt habe und wo ich auch denke, warum sollte ich noch so anonyme Smileys verwenden, wenn ich halt stattdessen mein Gesicht mit demselben Smiley-Inhalt verwenden kann. Das stimmt, ja. Das stimmt. Gut, kommen wir zurück zur Agenda und da sind wir mittlerweile beim Konsum angekommen. Und wir fangen an mit einem Walking-Simulator-Fragezeichen. Das heißt auf jeden Fall A Short Hike und ist ein Spiel für PC und Mac. Ja, und zwar Adrian de Jong twittert ja nicht mehr viel, aber das hat er getwittert und dann habe ich mir das angeguckt. Der hat, glaube ich, nichts mit dem Spiel zu tun, außer vielleicht kennt er die Devs, keine Ahnung. Die kennen sich ja gerade nicht. Wer die Devs sind. A Short Hike ist ein interessantes Spiel, weil es, also es ist, grafisch ist es, ja, so dieser bunte Farben-Ding, was halt heutzutage in ist, so Donut County-mäßig. Dann Unity-Filter, Pixel-Filter drüber gelegt. Mhm. Also in Unity kannst du einfach sagen, bitte render mir nur jedes dritte Pixel und dann hast du halt so Pixel. Ist aber ein voll 3D-Spiel. Und was ist, ja? Der Artstil ist so ein bisschen Night in the Woods-mäßig. Genau, Night in the Woods ist auf jeden Fall auch was einem da in den Sinn kommt. Worum geht es? Du bist ein Vögelchen, das den Berg erklimmen möchte oder auch nicht. Bist gestrandet auf einer Insel und kannst so mit anderen Leuten spielen. Also ich hatte große Minute-Vibes, was das angeht, aber nicht ganz so puzzly, also schon mehr Walking-Simulator. Es sind wohl aber auch Puzzles drin. Also diese Leute, die du auf dem Weg triffst, die labern schon auch mit dir und wollen auch was von dir. Man kann es mit Controller spielen, habe ich leider nicht. Ich glaube, das ist besser, weil die Ansicht meistens so isometrisch schräg ist. Also, dass du halt nach links oben zum Beispiel laufen willst und das ist mit Tasten immer unangenehm, finde ich. Ansonsten finde ich es aber recht juicy und die Bewegung an sich macht Spaß. Du lernst nämlich nach ganz kurzer Zeit auch gleiten, das heißt, du kannst ein bisschen fliegen. Also es macht Spaß in einem Spiel, bei dem es darum geht, diese Insel zu erforschen, die Insel zu erforschen, weil es eben Freude macht, sich zu bewegen. Es sieht ganz cute aus und du kriegst den Auftrag mehr oder weniger, a short hike, also auf den Gipfel zu wandern, aber du musst das nicht machen. Du kannst tun, was du möchtest und ja, das Schöne ist tatsächlich so, sich umzugucken, seltsame Dinge zu entdecken und plötzlich auch an einen Ort kommen, wo du vielleicht schon mal warst und so langsam dir die Insel zu erschließen. Ich hatte viel Spaß, obwohl es wenig geskriptete Aufgaben gab, die mir bislang Naja, gut, schon so ein paar Sammelquests, das schon. Fiel in einen ganz netten Sweet Spot von mir. Ich hatte leider nicht die Zeit, es komplett durchzuspielen. So ein bisschen Ruhe finden, ein bisschen, ja, im Grunde das, was das Thema auch ist, nämlich eine kleine Wanderung unternehmen. Und da war es wirklich ganz süß. Wer eher Puzzles haben will, wie das bei Minute der Fall ist, der wird damit nicht bedient sein, schätze ich. Sondern das sind Fetch-Quests, mehr oder weniger. Die Sachen, die Game Designer drin, mäßig drin sind. Aber dadurch, dass die Bewegung Spaß macht, hat es halt auch ganz gut funktioniert. Ja. Schön. Also mir hat es gefallen und da dieses Jahr so super dünn ist, gehört es zu meinen Top 3 diesjährigen Spiele. Ach Gott, das ist wirklich. Ach ja. Es ist wirklich schwierig. Also angefangen hat es ja noch ganz gut. Ich meine, bis zu Ape Out oder so und dann kam nichts mehr. Naja, und dann habe ich das Problem, Outer Wilds kann ich ja nicht spielen, weil es nur PC und Xbox ist. Vielleicht muss ich ja doch einknicken bei der nächsten Konsolengeneration und mir beide Konsolen. Oh. Ja, ich will nicht unbedingt. Ja, man muss einfach Stadia und dann ist da bestimmt alles sowas. Dann ja, Stadia. Siehst du, das wäre zum Beispiel ganz ehrlich für mich, also für diese kleine Gruppe von Mac-Menschen, ein Argument für Stadia. Zumindest reinzugucken, ich habe ja auch ICO über das PlayStation Now gespielt, also übers Internet, um überhaupt dieses Spiel mal kennenzulernen. Ja. Ja, also Empfehlung von mir, wäre was Ruhiges, Schönes zum zwischendurch entspannen. Ja, ich bin auch total hypnotisiert hier von diesen animierten GIFs, wo dann irgendwie dieser Vogel rumfliegt. Ja. Das macht auch Spaß, mit dem rumzugleiten. Du kannst dann so Federn sammeln, wo du eben deine Gleitmöglichkeiten verbesserst und dann auch sogar ein bisschen springen kannst, ein bisschen hochfliegen kannst. Und es gibt irgendwie so ein kleines DLC kostenlos dazu, weil das Ding ist jetzt aus Early Access draußen. Also wirklich alles ganz, ganz cute und nett. Du kannst auch schwimmen, das ist schönes Feedback beim Schwimmen, also ja, alles ganz saftig. Dann bin ich irgendwie rumgewandert und plötzlich hat es angefangen zu regnen in der einen Gegend und da war so ein Friedhof. Also es war auch interessant, einfach zu gucken, hä, und was kommt da jetzt um die Ecke? Und das ist oft ganz schwer, weil bei vielen Spielen geht es mir so, da ist für mich alles gleich. Und ja, ich weiß nicht, warum es bei dem jetzt nicht der Fall war. Naja. Ja. Und dann bin ich ja die Quest angetreten, mich durch die Videospielhistorie der letzten 10 Jahre zu wühlen. Also in die Zeit zurück, kurz bevor ich mit Konsolen angefangen habe. Man weiß ja, ich habe mit Journey angefangen, das war 2013, glaube ich. 13, glaube ich, ja. Ja. Aber 13 war ich, ach so, ja, doch. Ja, genau, 13 war es. Ja, und ich hatte, glaube ich, schon mal berichtet vor einem Jahr oder zwei, dass ich mir im Sale die Bioshock Collection gekauft hatte und dann angefangen habe und das auch schnell wieder weggelegt habe. Ich glaube, damals habe ich mit Bioshock Infinite angefangen und das war halt dumm auch noch. Weil du spielst Bioshock Infinite und denkst dir, was zum Teufel wollen die von mir und was soll das? Warum liegen überall Münzen rum? Warum loote ich mich hier durch die Gegend, bis alle umfallen? Keinen interessiert es, dass ich das mache. Warum ist da ein Leuchtturm? Warum sind die Leute so komisch drauf? Warum liegt hier überhaupt Strom? Ja, warum gibt's hier Salze und komische Fähigkeiten und was? Und die Antwort darauf ist, ja, weil das ist nicht für Leute gedacht, die Bioshock nicht kennen. Das wird alles in Bioshock 1 erklärt und zwar nicht von der Story her erklärt, sondern die ganzen Mechaniken werden in Bioshock 1 eingeführt, so dass du es verstehen kannst, was soll denn das alles? In Bioshock Infinite wird es nicht getan. Und das Interessante ist, fand ich aus spieldesigntechnischer Warte, sie versuchen es ja. Also so auf einer auf einer Oberfläche versucht, Bioshock Infinite dir ein Tutorial zu geben. Eine ganze Tutorial-Area, das ist so eine Art Jahrmarkt, eigentlich ganz schön gemacht. Durch meine Erfahrung, dass ich es vor 2 Jahren mal gespielt habe und jetzt nochmal, kann ich sagen, das funktioniert super, wenn du Bioshock kennst. Wenn du das nicht kennst, den ersten Teil oder den zweiten, dann sagt dir das nichts. Warum sollst du das tun? Was ist das? Warum gibt es die Dinge? Ja. Denn Bioshock 1, finde ich, führt einen eigentlich ganz gut ein. Und durch mein Last of Us Training konnte ich mich auch bei Bioshock 1 jetzt mal durch die Spielmechaniken durchbeißen, bis sie mir Spaß gemacht haben. Du wirst noch voll der Hardcore-Gamer, wenn du so weitermachst. Ja, genau. Ich fress mich da von einem, wie so ein Bücherwurm, von einem Buch durchs nächste und komme dann bei Krieg und Frieden an oder so. Also leider habe ich mich ja komplett spoilen lassen, weil ich mir damals gedacht habe, ich werde Bioshock nie spielen. Ja. Bioshock 1 habe ich jetzt durch, 2 habe ich angefangen und 3 habe ich jetzt für den Podcast auch nochmal, also Infinite habe ich für den Podcast jetzt nochmal reingespielt. Also spielmechanisch ergibt es alles viel mehr Sinn, als ich dachte, und auch so dieses Rumlooten ist irgendwie viel besser eingebettet in dem ersten Teil. Mhm. Storytechnisch muss ich sagen, also dieses Spiel wird ja so hochgelobt wegen der Story und die ist ganz interessant, aber diese moralischen Dilemmata, von denen immer gesprochen wird, sind halt keine. Weißt du, das ist halt so, als würde dir jemand sagen, willst du jetzt diesen Bettler töten und ihm 3 Euro aus der Tasche nehmen oder ihn verschonen und du kriegst 1,50 Euro von ihm trotzdem? Moralisches Dilemma. Das ist schon ein Dilemma. Töte ich jetzt den Bettler und krieg 3 Euro oder ich töte ihn nicht und nehme mir von ihm 1,50 Euro, kommt der Typ um die Ecke und dann töte und gibt mir nochmal 2 Euro. Nein, dadurch, dass ich ihn nicht getötet habe, kriege ich dann nochmal 2 Euro drauf. Ja. Und dann tötest du ihn und kriegst nochmal 4 Euro. Was ich total lustig finde, ist, dass einige der Kritikpunkte an dem Spiel mir sehr gut gefallen haben, zum Beispiel das Hacken. In Bioshock kann man Geräte hacken und muss ein absurdes Pipe-Puzzle machen. Mhm. Also diese Pipe-Puzzle kennt man, glaube ich, eine Flüssigkeit fließt von Punkt A zu Punkt B und du musst die Pipes, also die, wie nennt man das? Ich muss noch mal kurz nachhaken, weil du sprichst immer von Bioshock 4 und Bioshock 1, 1, 2 und 3 habe ich gesagt und 3 ist Infinite. Ich spreche jetzt gerade von 1. Ah, nein, okay, ja, ich war verwirrt, weil PS4 und okay, alles genau. Gut, alles gut. Bioshock 1, ich rede von dem ersten Teil. Und genau, da musst du so ein Rohrpuzzle machen, wenn du ein Gerät hacken willst. Mhm. Und das fand ich echt eine ganz coole Abwechslung, um ein bisschen runterzukommen, weil dieses Shooter-Gameplay für mich dann doch mein Herz hat klopfen lassen manchmal. Obwohl, da muss ich auch noch was dazu sagen. Und dann war das eine schöne Abwechslung und die Leute haben das wohl gehasst, dieses Zeug. Und ich bin echt gut drin geworden im Laufe der Zeit. Und das fand ich das Coole dran, dass ich da immer besser und besser geworden bin. Und die anderen Teile fahren das immer weiter zurück und immer weiter zurück. Ja. Das ist ein bisschen schade. Warum ich ja Bioshock auch so ungern beim ersten Versuch gespielt habe, also Bioshock 1, war mir zu gruselig. Also da hatte ich mir damals auch den Anfang angeguckt. Und das Witzige ist, du spielst dann da eine halbe Stunde und dann merkst du irgendwann, das ist überhaupt nicht gruselig. Die tun dir alle nichts. Ja. Ja, dann stirbst du, dann wirst du wiederbelebt. Und das Witzige war, ich habe halt zuerst, war ich total fassungslos, ich darf nicht sterben. Und dann habe ich gemerkt, das persistiert, das Spiel. Das heißt, ich greife einen Gegner an, dann sterbe ich, werd wiederbelebt, aber der Gegner hat trotzdem schon alles, was ich auf ihn draufgekloppt habe, schon an Lebenspunkten verloren. Das heißt, du kannst einfach so oft sterben, wie du magst. Das Einzige, was du halt machen musst, ist von der Vita-Chamber wieder hinlatschen und weiter auf den draufkloppen. Im Grunde lässt sich fast das ganze Spiel mit dem Schraubenschlüssel erledigen. Insofern hatte ich dann ganz schnell keine Angst mehr, was mir ganz recht war, weil ja, Horrorspiele ertrage ich einfach nicht. Und das ist schon sehr horrormäßig, wenn du startest. Und interessant war so, die letzte Hälfte fand ich thematisch eigentlich ganz interessant noch, aber ja. Naja, was überhaupt nicht funktioniert hat, war der Twist bei mir. Ich weiß nicht, hast du es mal gespielt? Ich hab's gespielt, als es rauskam, habe mich dann irgendwie relativ am Anfang irgendwo verlaufen und nicht mehr zurückgefunden dahin, wo ich hin wollte, und habe dann aufgehört, es zu spielen. Das ist übrigens ganz interessant. Ich dachte auch am Anfang, war völlig overwhelmed, was die Architektur angeht, und dachte, oh Gott, wo bin ich? Und zwei Sachen wirken aber dagegen. Also erstens das Looten, das war ja schon bei The Last of Us so, dass das dich dazu bringt, dich mit der Gegend wirklich zu beschäftigen. Und das Zweite ist, dadurch, dass ich immer wieder belebt werde, gehe ich immer wieder die gleichen Wege lang. Und in einem normalen Spiel würde mich das nerven, in einem linearen. Das Spiel ist aber so kompliziert von der Architektur, dass ich dadurch lerne, wo ist denn überhaupt was? Und das hat gut funktioniert. Und was ich bei Bioshock 1 auch schön fand, waren so, das ist ein Shooter mit bestimmten Regeln, aber es hat ein bisschen was von Sandbox. Okay. Also manchmal ist halt zum Beispiel ein Schacht unten, da kann ich nur durchklettern, wenn ich mich hinknie und durchkletter. Und dann gibt's da Boni. Mhm. Der ist nicht dafür da, dass ich da durchgehe, sondern wenn ich halt mir die Umgebung genau angucke, kann ich da durchgehen und krieg eine Belohnung. Oder wenn ich Leute in einer Pfütze elektrisiere, dann kriegen die mehr Schaden, als wenn ich die auf trockenem Boden elektrisiere und so. Also da sind eigentlich ein paar schöne Sachen drin, die lustigerweise gameplay-technisch dann in Infinite komplett runtergefahren werden. Da gibt's dann auch kein, ja, also da wird ganz viel wieder zurückgenommen an Spielmechaniken. Und am Anfang war ich auch ein bisschen überfordert bei Bioshock, aber danach ging's. Also es hat mir Spaß gemacht, mich da durchzubeißen. Manchmal habe ich das Spiel seltsam gefunden. Aber es war interessant, es war so wie sich jetzt Casablanca anzugucken oder North by Northwest oder wahrscheinlich mittlerweile sogar Titanic. Also so ein älteres Ding. Bioshock 2 hat mich dann lustigerweise sehr geärgert am Anfang. Erstens, was sie rausgenommen und was sie verändert haben, wobei das im Laufe der Zeit gewöhnt man sich dran, und dann finde ich es auch ganz, jetzt glaube ich schon fast ganz sinnvoll. Was sie halt gemacht haben bei Bioshock 2 ist das gleiche Setting nochmal, und du hast halt einfach das Gefühl, wo war denn das nochmal, wo du das Gefühl hattest, es ist einfach nochmal genau das Gleiche, und dann ist es dadurch sehr unbefriedigend. Gerade bei sowas mit so Twists, ja, wahrscheinlich sind die Jurassic Park Filme so. Ja, wahrscheinlich. Oder der weiße Hai oder sowas. Oder immer und immer wieder das Gleiche dann. Ja, oder Susi und Strolch 3, was wir heute auch schon hatten. Ja, ein bisschen wie Susi und Strolch 3. Das Onboarding ist nicht so gut, und ja. Also das vielleicht auch von mir als Tipp. Wahrscheinlich muss man die ersten beiden oder zumindest den ersten gespielt haben, wenn man Infinite ausprobieren möchte. Naja. Und ja, alles, was ich bislang von Infinite gesehen habe, es wirkt es wie eine runtergedumpte Version, aber da bin ich gespannt, ob sich das dann nochmal... Ja, also es war halt irgendwie auch in der Kritik, wenn ich mich hier erinnere, halt im Wesentlichen so die Story ist... Wegen des Rassismus, ne? Deswegen kenne ich Bioshock überhaupt erst, weil damals, als Infinite erschienen ist, habe ich auf YouTube Artikel drüber gehört, dass das rassistisch sein könnte, das Spiel. Ich habe mich jetzt seitdem nicht mehr damit auseinandergesetzt, ob ich die Kritik jetzt teilen würde oder nicht, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Nee, also die Kritik war halt auch einfach, auf jeden Fall, dass die Story halt so ein bisschen es nicht schafft, sich irgendwie ernsthaft mit den Themen auseinanderzusetzen, die sie für sich gewählt hat. Genau, das muss man jetzt schon differenzieren. Also das Spiel setzt sich mit Rassismus auseinander, und die Kritik war, dass es sich nicht adäquat damit auseinandersetzt. Nicht, dass, also das Spiel selber will nicht rassistisch sein oder so, sondern die einzige Frage war, ist es adäquat, wie das gemacht wird oder nicht. Ja. Naja, mittlerweile hat sich das Studio um Ken Levine ja umbenannt in Ghost Stories, und man wartet seit 5 Jahren auf einen neuen Titel. Da ist jetzt auch nicht klar, was da passieren wird. Auf der anderen Seite, Bioshock als Marke bleibt bei 2K, da soll es wohl auch demnächst Ankündigungen für einen Nachfolger geben. Ja, wir harren quasi dann gespannt der Dinge, was auch eine gute Überleitung zu unserem letzten Thema ist, nämlich, dass die Sendung zu Ende ist. Martin, ich habe gerade den Sendungstitel gelesen. Es waren zwei Königstitel. Es waren, genau, wohl, das ist ja noch besser. Klein ja. und schön. Ach, ja, die Königstinder. Wunderschön. Ja, wir können es diesmal nicht auf die Hitze schieben. Nein, das ist einfach unser fortgeschrittenes Alter, das uns öfter mal ein Dings und Bums. Egal. Ich wollte mich verabschieden und das tue ich jetzt auch. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fanboys. Bis dahin aber Servus und Baba. Tschüss. Cat video is fun!